schaut über ihnen weg und ich blicke beiseite. Ich konstruiere. Jemand hat mir eine Hand abgehackt. An dem etwas angesplitterten Knochen an Fetzen hängt. Ohne Blut, wenn ein Fleischer Kotelettscheiben hackt, fließt auch kein Blut. Eine tote Hand, die ich aufheben würde, einer noch lebenden Baum. Ein Abschied. Ich müsste diese Hand wie einen Stein von mir stoßen. Bahnhof aber. Zum Bahnsteig glänzt frisches Blut. Erst einige Tropfen und eine ganze Lache. Daneben liegt eine zerbrochene Brille und zersplittertes Glas. Ich rekonstruiere. Thank you. Es war einmal ein treuer Husar, er liebte sein Mädel wohl 100 Jahr. Ja, 100 Jahr und noch viel mehr. Thank you. Ich rufe die Menschheit auf zur Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben. Diese Ethik macht keinen Unterschied zwischen wertvollerem und weniger wertvollerem, höherem und niederem Leben. Sie lehnt eine solche Unterscheidung ab. Denn der Versuch, allgemeingültige Wertunterschiede zwischen den Lebewesen anzunehmen, läuft im Grunde darauf hinaus, sie danach zu beurteilen, ob sie uns Menschen nach unserem Empfinden näher oder ferner zu stehen scheinen. Dies aber ist ein ganz subjektiver Maßstab. Wer von uns weiß denn, welche Bedeutung das andere Lebewesen an sich und im Weltganzen hat? Die Konsequenz dieser Unterscheidung ist dann die Ansicht, dass es wertloses Leben gäbe, dessen Vernichtung oder Beeinträchtigung erlaubt sei. Je nach den Umständen werden dann unter wertlosen Leben Insekten oder primitive Völker verstanden. Die unmittelbare Tatsache im Bewusstsein des Menschen lautet: Ich bin Leben, das Leben will. Inmitten vom Leben, das Leben will. Ich bin Leben, das Leben will. Inmitten vom Leben, das Leben will. Leben will. Inmitten vom Leben, das Leben will.